Was höre ich das? Ist nicht so, du bist ein Anarchist. Durch unsere Dekadenz sterben Menschen überall. Das ist leider so, doch das ist hier der Fall. Nach Afrika brachten wir Rassismus und Tod. Nach Asien und Amerika genau die gleiche Not. Durch das Blut der Armen wird hier der Bonze fett. Spendet mal einen Huni und findet sich sehr nett. Unsere Fahnen hängen, wie die Winde wehen. Und unser Weg ist der, den die Führer gehen. Es ist immer dasselbe, hey, das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik, es ist das System. Es ist die Systematik, es ist das System. Es ist die Systematik, das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik, es ist das System. Es ist die Systematik, es ist das System. Es ist die Systematik, das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik, es ist das System. Es ist die Systematik, das System. Es ist die Systematik, ihr müsst das verstehen. Es ist die Systematik, Systematik. Es ist die Systematik, es ist das System. Es ist die Systematik, das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik, das System. Das waren Anarchist Academy mit dem Lied Es ist die Systematik, das erste Lied ihrer 1993 erschienenen Langspielplatte Am Rande des Abgrunds und für uns die Einleitung zur heutigen Coast-to-Coast-Sendung, in der es eigentlich nur Rapmusik aus Deutschland aus den Jahren 1992 bis 1996 zu hören geben wird. Und aktiv in dieser Zeit waren, und wir werden die Lieder auch in der jetzt folgenden Reihenfolge hören: Tobias, Krombacher MC, Codex aus Frankfurt, Advanced Chemistry, die Reimeskorte, der Reimfall, die Root Poets, dann nochmal AC aus Heidelberg, die absoluten Beginner und Marius Number One und Cora E. Ausgewählt hat diese ausgewählte Selection ein Freund aus Leipzig, OG Tronic, der Chef des Nastya Labels. Und ja, ein schöner Rückblick auf den Deutschrap Anfang, Mitte der 90er Jahre. Sind auch so ein paar Breakdance-Platten dabei. Naja, wir hören uns am Ende wieder. Und hört gut hin, Leute. Jo. Und wir, das sind Adrian Barne und Franz Hahnemann. Yes. Ein Song über das Karo-Viertel. Ich bin froh über jeden Tölpel, der sich seine Meinung selber bildet. Ja, aber hier ist es so, wie ich es sehe. Ey, Tobi, komm mal her, Mann. Ich hab hier was gefunden. Ey, was hast denn da, Mann? Ein Junkie, Mann. Ey, lebt der noch, oder was? Ey, weiß ich doch nicht, ey, Mann. Lass ihn doch mal an einem Päckchen schnuppern, ey. Für die einen, doch den anderen wäre das peinlich. Um 8 Uhr abends machen die Dealer hier schon dicht. Gewöhnlich haben sie dann 8 Stunden Arbeit dahinter sich. Ein Supermarkt, 2 Cafés, eine Kneipe zum Besauf und ein Dorfplatz, wo die Durchhänger von draußen Dope kaufen. Da hier im Viertel. Ausbesetzt ist die, immerhin super coole Szene. Käufern und Vermietern kommt dir niemand in die Quere. Und so auch das Sozialamt zahlt die Miete von den meisten, die hier tagtäglich alles andere als Widerstand leisten. Auch ich kassier das Geld, doch bei Gott nicht um zu pennen. Mit dem, was ihr jetzt hört, verdiene ich nicht einen Pfennig hier im Viertel. Weit und bald keiner, der mir leuchtet. Zum Frühstück Intrigen, zum Abendessen Lügen, tagsüber sich bekriegen und ansonsten dumm geschwiegen. Jedoch verschwiegen sollte eure Kunst nicht sein, sie sollte schreien, schreien, schreien, schreien und nochmal schreien. Den Leisen und den Feigen zu zeigen und zu beweisen, dass wir für sie mit frei sind, auch wenn sie darauf scheißen. Da hier im Viertel. Ihr spürt, dass sie hungrig sind, wie eine Nadel im Speck. Aber mach dich weg, Penner. Ich soll dir auch erklären, warum. Weil du selber die Made der Ausländer in deinem Leben bist. Und das ist dumm. Da hier im Viertel. Ey, Mann, was meinst du mit Ausländer? Bist du meinen deutschen Pass? Ich verstehe, ich bin Deutscher, ich bin hier geboren. Ich werde ja auch sterben, verstehe, ich gehöre hier ins Viertel. Ich bin Loser, verstehe, ich gehöre hier hin, Mann. Ich finde dich zum Kotzen. Du magst mich nicht Beschmutzer nennen, dennoch muss ich motzen. Ich weiß, es gibt noch andere Teile Hamburgs, die sind schlimmer. Gutbürgerliche Viertel, doch die haben eh keinen Schimmer. Man kann sich isolieren, dazu braucht man kein Gefängnis. Für grundsolide Spießer heißt gefändig sein Bedrängnis. Doch was dir Karo-Viertel gelangt, ist kaum zu glauben. Ein Dorf zu bleiben, mitten in der Stadt, ich kann nur staunen. Hier Viertel. Ey, Tobi, ey, jetzt verstehe ich die Meinung. Du, endlich schimpfst du mal über die Spießer. Was siehst du? Ich meine, ich und meine Leute hier im Viertel, wir haben echt nichts verbrochen. Ich meine, wir tragen echt keine Verantwortung für die ganze Scheiße, die hier abläuft, verstehst du? Ich und meine Leute, wir hängen hier rum, ey, wir sind ja totale Loser, aber ist doch egal, Mann, ich meine, ich werde die Spießer, musst du mal schimpfen. Für die Gesellschaft, verstehst du, das Kapital, das System, verstehst du, das sind die Bösen, die sind echt böse, die Böse sind echt böse. So ist das Viertel, Leute, spitzt jetzt die Ohren. Wenn einer hier gewinnt, sind da 10, die haben verloren. Verworren, verwesen, was ist das denn jetzt eigentlich? Verrecken hier die einen und den anderen wäre das peinlich. Um 8 Uhr abends ist hier jeder irgendwie dicht. Sitzt da immer noch und starrt auf den Tisch. Um 10 überlegst du, ob ich ihm eine knalle. Um 11 muss das sowieso gehen. Der Stoff ist alle hier im Viertel. Ey, Tobi, pass mal auf, ey. Ich pass mal auf, der Junkie. Der ist schon wieder total zusammengebrochen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Der gibt dir keinen Mucks mehr von sich. Ey, pass mal auf, ey. Ey, pass ihn doch nochmal an einem Päckchen schnuppern, ey. Ich hab hier irgendwo Stoff gerochen, ey. Gibt's hier irgendwie Stoff oder so? Ich will mir jetzt echt einen wegballern, ey. Ey, hey Mann, was soll denn das? Du machst mich nicht fertig, ey. Bist du blöd oder was? Ey, Mann, ey. Was soll denn das? Ich hab jetzt überhaupt keine Lust mit dir darüber jetzt echt zu diskutieren, ey. Was soll das? Du bist echt so ein Miesmacher hier, ey. Ey, Mann, ey. Mach dich doch nicht kaputt, ey. Das tut mir echt weh, ey. Hör auf mit dem Scheiß, ey. Bitte, ey. Hör echt auf. Den Leisen und den Feigen möchten, müssen wir beweisen, dass wir für sie mit frei sind, auch wenn sie darauf scheißen. Für den heutigen Streit in der Dunkelheit der Vergangenheit. Denn auf dem Balkan war man schon immer bereit zu verfolgen, zu ermorden und zu versklaven, obwohl doch alle die gleichen Vorfahren haben. Ich meine Millionen waren Jugoslawen, die starben, das hinterließen durch die Jahre wirklich tiefe Narben. Moslems, orthodoxe Katholiken und ihre Erben, von ihnen mussten einfach schon zu viele sterben. Für einen neuen Krieg ohne Legitimation, ohne Rücksicht auf Verluste, denn das hat schon Tradition. Immer einen Grund für eine neue Invasion, doch all ihre Ziele blieben blanke Illusion. 1945 wurde man dann sozialistisch, doch nach 50 Jahren war auch das dann vom Tisch. Zu starke Kontraste, Frieden ohne Zuversicht, das war die erste Strophe Geschichtsunterricht. Führerschritten, Siedlungspolitik. Seitens der Serben, daran übe ich Kritik. Ihre Nationalisten wurden einfach größenwahnsinnig. Sie nennen es Verteidigungskrieg, immer der alte Trick. Enklaven behalten, sie beschworen den Konflikt. Für ihre Gegner hieß das dann Kugel ins Genick. Mit der Ex-Bundesarmee in der Hand stellten sie ihre Nachbarn einfach an die Wand. Und blitzschnell wurde es dann Bestand, Teil der Geschichte in diesem Land. Und Resteuropa, das viel zu langsam reagierte und erstmal ein wenig rumboykottierte. Milosevic die Medien an der Nase rumführte, während man gegenseitig Zivilisten massakrierte. 6.4.1992. Bosnien-Herzegowina Sarajevo hat's erwischt. Ein Ende der Kämpfe ist noch lange nicht in Sicht. Das war die zweite Strophe, politischer Bericht. Nebenbei ihre Unabhängigkeit, doch für die richtige Politik haben sie leider keine Zeit. Denn die nächste Kugel kommt mit tödlicher Sicherheit und man stellt die ersten Hilfslieferungen bereit. Propagandisten verbreiten Lügen weit und breit und UNO und NATO baden in Besonnenheit. Tagungen, Verhandlungen, Gesprächsrunden und Sitzungen, Meinungen und Äußerungen, immer neue Änderungen. Sie machen nette Geschäfte, immer hübsch im Kreis herum. Gebietserweiterungen, Massenvergewaltigung, die Massen bleiben stumm, auch bei ethnischer Säuberung. Vor 60 Jahren waren wir schon mal so dumm, weil politisches Interesse ist nur auf dem Sprung zwischen Emotionalität und Ernüchterung. Bruderkrieg ist nun mal schrecklich unerbittlich, seine Methoden sind scheußlich und grässlich. Nicht wahr, Herr Kinderpsychologe Karadzic? Das war die letzte Strophe, vergiss mein nicht. Blut, Wasser im Mund spiele mit Feuerglut. Ungeheuer teuer, wehe, es läuft nicht gut. Mich spart die Wut wieder mal. Na gut, ich kann nur hoffen, dass du mich verstehst. Nicht weiter gehst, nicht weiter rollst, nur dass tust, was du sollst. Habe nur ein Mikro, keine Waffen, frag mich mal, warum spiel ich heute Abend wieder mal den Affen. Mein Ziel ist, mit hiesigem Stil euch zum Abfahren zu bringen. Im Profil tu ich singen, necken, schlage ich den Bund zum Takt. Clever, smart, manche mögen's hart. Unwiderständig wieder, ich sprech guter Lieder, dichter ich immer wieder nieder, halt dich. Halt dich für cool, nehm ich dich mal wieder unter Schutz. Raus aus dem Schmutz, der Wotz. Inhaliere Reime ohne zu inhibieren. Degeneriertes Talent zu organisieren. Diese Worte bringen niemand auf Schafott. Mein Wort ist Slalom, ist ein Potpourri. Digga, die Sonne wetter, Sonne wetter. Digga, die Sonne wetter, kletter, schaff die Bretter. Sonne wetter. Digga, die Sonne wetter, kletter, schaff die Bretter. Digga, die Sonne wetter, Sonne wetter. Digga, die Sonne wetter, kletter, schaff die Bretter. Sonne wetter. Digga, die Sonne wetter, kletter, schaff die Bretter. Bin ich schnell, schneller als du denkst. Mein Hirn macht die Neugier, wenn du von mir wegrennst. Bin kein Gespenst, kein italienischer Hengst. Bleibe fromm, dir zu, dass ich zu dir komm. Denn ich fahr sehr gern zu den größten Sternen. Auch ohne Raumschiff lande ich mal nah, mal fern. Jetzt bin ich hier, das ist der verdingende Reflex. Gestatten Sie, mein Name ist Codex. Ich habe einen Tick und das ist die Logistik. Wir ziehen an einen Strang, greife nicht zum Strick. Ich trage Dinge, die du nie anwenden wirst. Es ist ein Teil von mir, womit der Schiene wieder imponiert. Schön, schön ist es, klug zu sein, Retter der Schwachen. Ich das dumm sein mit dem Rand, womit denn sonst? Und sonst stehst du vor mir, wenn du nicht kommst. Nein, nicht das, was du befürchtest, du müsstest den Spaß. Du ich dich ernüchtern, empfindest du Hass. Muss ich aus ergründen, tief verläuft der Bach still. Ist an dieser Stelle Wasser tief, ha, und wie? Wort für Wort, befürwortet er den Slalom. Gleit auf der Piste, da kann ich keine Pardon. Pardon, fast war die Betonung, sprung wir zurück. Wort für Wort, den Slalom. Gleit auf der Piste, lande nie in der Kiste. Siehst du, der Hinweis auf den Beweis ist der Verweis. Ich weiß, ich sei leis wie Mike Tyson, wenn ich dich wieder schmeißen. Auf dem Reimering, das ist kein Schleimer-Ding. Seh, alle meine Reime sind so gut wie Schnee. Wie im Gemälde, Rap ist ein Sprechgesang. Sprechgesang. Digga, die Sonne wetter, Sonne wetter. Digga, die Sonne wetter, kletter, schaff die Bretter. Sonne wetter. Digga, die Sonne wetter, kletter, schaff die Bretter. Digga, die Sonne wetter, kletter, schaff die Bretter. Digga, die Sonne wetter, Sonne wetter. Digga, die Sonne wetter, kletter, schaff die Bretter. Sonne wetter. Digga, die Sonne wetter, kletter, schaff die Bretter. Sanetta. Jab, jab, the devil's on me, I'm over. Ein echter B-Boy bin ich, das bist du. Ein paar Dinge in der Nu, die mag ich gar nicht partout. Idem ist, dass du mit deinen stillosen Reimen die Luft verpestest und lyrischen Fortschritt festhältst. Nichts Könner kann ich trauen und Männer ersetzen kein Talent, euch blöft, machen aus dumm noch dümmer. Dieser Pop-Hack-Mack, kein Zweck, zittern vor Schreck wie ne Zeck. Wenn ich sie weg, Eck, zieh in die Deck weg, steck sie in den Zweck, die Säck, leck sie weg, ohne Gedeck oder Besteck. Summa summarum, Exekution in sie, du, sieh zu, dich noch paar mal zwei Zeilen hinzu, puh. Egal wie ich die Stile brich, ob ich reime oder sing, dein Untergang, ich bin Ding. Ich fäll das Urteil, heute bin ich der Schöffe. Linguistischer Stil, contra de Bluff. Zerstört durch Lyrik-Tätigkeit. Zerstört durch Lyrik-Tätigkeit. Zerstört durch Lyrik-Tätigkeit. Zerstört durch Lyrik-Tätigkeit. Dieser wie perdu, Tony der Koch serviert ein Wortspielmenü. Für die ganze Grimassenmüll eurer Köpfe, Klischee, Kasper, Geschöpfe, ich öffne die Töpfe und Schöpfe, Klang, voluminösen Dampf, mit dem ich pikant voll Dampf durch euer Nervensystem stampf. Mampfwörter, die ich verquirle, damit ich durch Gehirne wirble. Sie verwirre, bis jede Stirne schwitzt, Liter für Liter, bitter. Es herrscht ein Gewitter, so müssen Stimmen da zittern. Zungen zersplittern, Ohren wibbern, Trommelfälle zerknittern, wenn sie nur die kochende Hitze meiner Küche wittern. Zerstört, die Schnurren geht sich ein. Zerstört, die Schnurren geht sich ein. Zerstört, die Schnurre geht sich ein. Zerstört, die Schnurre geht sich ein. Zu viel Viele Popstars haben sich bis zur Unkenntlichkeit aufgebläht. Doch jetzt ist Zeit für eine Diät. Porsche, Prophet, Weg durchs Alphabet wie Komet. Ihr Affen, geht in Deckung, denn ich schieß mit Qualität. Verbale Detonation, der Aggression entflohen. Ich gebe Kontra mit 193 Billionen Protonen. Mein Sohn, es fehlt dir an Proportion. Doch ohne Respekt lernst du nie deine Lektion. Ich brech dir das Reimbein, dein Satz wird hinken. Mit der Prothese wirst du niemanden linken. Jetzt ist Schluss, ich drehe bei und nehm dich unter Silbenbeschuss. Komm mir zu nah und du verbrennst dich wie Icarus. Von Platz 1 sollte man dich stürzen. Noch 300 Meter, noch 200 Meter, noch 100 Meter. Ah, oh. Und nicht viel später hätte ich Schluss mit dem Gezeter. Suicide, Root Poets, Joining Forces, LSD, CUS, Blitz, Mob, No Remorse, Absolute Beginner, Ebony Prince, Rock the Most, Weird Old Thing, Islamic Force, Exponential Enjoyment, Easy Business, Main Concept, Cora E, M2, Tech Rock, René, Bebescore, Boulevard Boo, G1 und alle Heidelberg. DJ Mike MD, Headrush Productions, Sword Posse und danke an das MZ-Team, sowie an alle Reimer, Break und Maler, die die Szene unterstützen. Und alle, die Hip-Hop ausverkaufen wollen, früher oder später werdet ihr zerstört, durch Lyrik, wie sich reimt, durch Lyrik, wie sich reimt, durch Lyrik, wie sich reimt. Here come the drums! Geht es los, auf der Tanzfläche ein Spot, auf den Schalter bloß. Die Spannung riesengroß, dann erschienen sie mit Kapuzen oder Basecap aus der Breaker-Dynastie. Die Zahl lag dann ein Haupt von amerikanischem Flair und dann erzählte sich die Jugend aus der DDR. Die Diskothek füllte sich, keine Worte mehr draußen stehen. Denn wenn unser Beat ertönte, wusste jeder, es gibt was zu sehen. Klar gab's viele Neider und die gibt's auch heute leider. Doch das hat uns schon damals nicht gestört, wir machten weiter. Bewegungen, ungewohnt fürs Auge, die nicht jeder kann. Irgendwie zogen sie alle Blicke in ihren Fall. Jeder Move wurde honoriert, jede Bewegung gab Applaus vom Helikopter in die Kopfdrehung und flippten die Leute völlig aus. Die Tanzfläche brodelte, wir waren so heiß. Ja, damals 86 stand ich schon mit im Kreis. Früher war es geil, in einem Kreis zu stehen. Was nicht der einzige und deshalb gab es gute Breaks zu sehen. Viele gute B-Boys bauten sich auf zu einem Team, um von einem Breakdance-Kreis zu einem anderen zu ziehen. Tanzen war ihr Leben, das war ihnen klar, ob es ein Affe oder Street Break oder Breakmaster war. Die Akrobatik der Tänzer führt zur Faszination. Für einen mächtigen Breaker für diese Kapitulation. Hey, was wollt ihr? Ihr seid Klauer, ihr Scheißer klaut unser Stil. Ihr klaut, weil euch allein nicht einfällt. Spiel dich hier nicht so auf, wovon redest du? Was willst du eigentlich von uns, Idiot? Eure Bewegungen sind langweilig, hast du gehört? Zum Kotzen, Mann! Denn Tanzen ist ein Ausdruck für Kämpfen ohne Regeln. Bist du besser als dein Gegner, wird er aus dem Kreis segeln. Kämpfen ohne Regeln, dabei fließt niemals Blut. Nach einem tänzerischen Kampf weiß jeder, du bist gut. Tanzen kann jeder, du musst es nur probieren. Deinen Abrock mit dem Turtle oder dem Roboter kombinieren. Diese haben wie was erreicht, mit viel Idee und mit viel Schweiß. Und das ist der Beweis, dass sind die Besten in ihrem Kreis. Amerikanisch war man gegen den Frieden. Doch wenn du gut Russisch konntest, ist man nicht zufrieden. Jedenfalls war es schwieriger, als mancher heute weiß. Doch das war mir egal, ich stand immer mit dem Kreis. In den letzten paar Jahren. Die Beats sind nicht mehr ganz so wild, wir haben's auch erfahren. Breakdance ist out, erzähl nicht so'n Scheiß, denn ab und an stehen wir auch heute noch mit im Kreis. Und zwar frontal, diagonal, ohne Schal. Durch Berg und Tal, schnell wie ein Aal. Egal, ob banal, fatal oder legal. Sein Ziel wird getroffen, wie die Blume vom Lichtstrahl. Auf jeden Fall liegt sein Ursprung im Chemnitz. Chief verabschiedet sich mit den Worten Bills. Ball. Hörst du die Musik? Direkt aus Chemnitz. Hörst du die Musik? Hörst du die Musik? Direkt aus Chemnitz. Hörst du die Musik? Direkt aus Chemnitz. Hörst du die Musik? Direkt aus Chemnitz! Hörst du die Musik? One step up on original rude boy. Poetry Posse again in the party. And when we come, them Gagan come. Yes, pretty the man chicken, T-S-T-O-P-E. 9 double M and two rack in the house, eh? Feeling Irish, so now weed it up. Heiß wie die Hölle, direkt für euch aus Köln. Hört ihr RuPaul Crew, hau den Schnürs und hört zu. Digi, die Wärter, das ist das neue Ding vom Ring. Und ich sing niemals Ladi, Dadi, Dida, Dida. Liebe die Lieber, laber ich über die Lieder lyrisch und mir wieder über die Bücher, paar Pläsierche oder paar Romeo. So viel ist jeder Jack, genau wie ich kann schreppe will. Denn ich komme nur noch mit Style über den Takt und bin sonst lieber still. Kann wir mir kommen, denn Gagana kommt. Chicken Dienerin zurück, denn Gagana kommt. Ist das Cover die Party, denn Gagana kommt. Wenn ich komm, ja, na, die Kölsche Rufa, Safi im Brunnen. Watch me rude, man. Care what am I doing, yeah. What am I talking? You know them can't stop me. Rock on my fin in the dinner from the M.I.C. And what am I coming to talk about me, about the O.J.G. Jeder darf, weil ich mich einfach mit dem Rhythmus drehe. Jeder darf, wie noch nie, hier in der Party. Crowd of people, komm ja jetzt alle in die Knie. Mr. Scoop, komm mal gerne in der Celebrity. Boom, boom, auf uns zu singen, da meint man S.C.O.P.E. Ja, mit dem Mann in der Blende, DJ mit dem Dreher. Wir sind 1, 2, 3, 4, Jungs von Go. Wir kennen uns schon ganz Köln, aber die ganze Nation. Denn mit dem mir, wir sind original und nicht die Kopie. Die Künstler sprachen wir neu entdeckt im Radio, TV. Mehr Hand der Rap, damit ob ihr packt. Wir machen die Hits jetzt mit Witz. Und jeder, der ins drin baut, weiß, wie dieses im Show bist. Hättest du uns ne Hit gehabt, dann kommen sie Allure. Dann wird das Ding schnell neuer Markt und für den schnelle Uhre. Hört sich das in die andere an, du siehst keine Differenz. Doch jetzt hörst du das Original, Chicken kommt noch rein. Ja, wenn wir kommen, dann Gagana kommt. Chicken dreh noch rein zurück, dann Gagana kommt. Ist das Popa-Debatte? Gagana kommt. Wenn ich komm, da geht dein Mann doppel M4 Brumm. Die Hannen schon versucht, der Rocker Muffin an die Dahn. Lückchen wollen eine Jode Sound und wollen keine Imitation. Wenn dann der Soundboy kühlt, dann seht ihr so um Traum, war da auch mehr, dann seht ihr kühlt mir so nicht davon bekannter. Kölsche Junge, checken, wir sind wieder da. Rocker Muffin, tja, wir sind wieder da. Wollen wir Party machen, machen wir andere Frage nicht da. Mama, mit Gala, die Party, den Ball aus für moi. Jetzt lähme, du kriegst mein Kölsch, du spüre wie eine spannte hier Räme. Dibbe die denn, ich spring hier auf die Bühne, Mikro in den Zäng und wird eng, krieg ich die Plam und es geht. Es gibt die Scope, man kühlt am Mikro, dann die ganze Dance und Rock. Ever kühlt mir in der Kölsch, wird die im Battle ausgenockt. Ja, da kenn ich Kipperdong und kühlt der im Jargon. Blasch und Pop, pumm ich ihn auf, ich an den Flüsse Kölsche Zung. Junge, pass uns auf, denn Heber uns jedet noch immer ab. Man rocke jede City und eine Rocke, auch am Kap und jede Kölsche Junge Rock. Yeah. Und siehst du ein Full-Pots, Leute, Junge, ist du am Stock. Kill him, wir kommen, dann Gagana kommt. Chicken Dienerin zurück, dann Gagana kommt. Mr. Scope, Party, Party, Gagana kommt. Wenn ich komm, ja, dann die ganze Ruhe, was hat die im Bau? Komm! Jonze, hat die im Bau? Jonze, so Connor People, come on wine, who no batam. So Dinger Pap, ja Mann und Sache Dinger Mama. Wenn wir kommen, jede Dix, da steht jede Stramm. Ja, auf die Bühne, Musik, ob und an den Mikro. Danke, ja, wollen wir du an, wollen wir tag, ja, noch dem can't stop me. Rock am auf den Entertainer, pan die M.I.C. An, wollen wir kommen, tag, ob mir, bot die U.J.G. Jede darf und alle passe, ja, die Janne in die Knie. Ihr seid die Celebrity, ihr seid die Celebrity. Wo liegt denn Vanuatu? Gibt es schon einen neuen Teil von Krieg der Sterne? Hey, was ist eigentlich mit Advanced Chemistry? Wieder arg, für den er wieder mag. Eine Niederlage durch chemischen Niederschlag. Ich erfuhr jung den Ursprung, kam zur Spur zum fortschrittlichen Standpunkt. Hinter mir die Ankunft, dein Meter Funkfunk, in den ich deinen Verstand tunk. Denn ich Toni Alpha verwöhne, Köne, Töne in jeder Tonhöhe. Auf Do, sagt keiner wieso. Aus einem Mikro hörte man nie so hohes Niveau. Auf Re komm ich als Bühle, in Gefühle und Güte, verdrehe Moleküle ohne Mühe. Auf Fri, besser Fri, als Leier der Poesie von einem Genie der AC Chemie. Auf A bin ich ohne zu lesen, eine Note, Quote von Geschichte und keiner Mode. Auf Soll, wie toll ist auf Dur, auf Moll, auf sein Soll, ich überroll als auf Holl dein Soll. Auf La pack ich intakt den Fakt und hack mit Metapher und Kontakt deine Lüge ab. Auf Sie schreibst du uns grau auf Papier, doch blau wie eins auf vier, stillen wir Habgier. Auf So geh ich nicht zurück, wo ich dir höre drück, höher rück, ein Glück. So komme dem Fortschritt näher ein Stück, und dank Lyrik, welche kommt zügig, wie eine Windböe, voll auf Höhe. Mit der ich böse, nervöse Nöte auslöse, mit der ich Gerüchte zerrupf wie Gefieder, mein Lieber. Deines Willens wieder als Sieger, ziehe dich tiefer und fieser. Schlagen AC nieder, wieder, überlegen während vieler Lieder und werden kommen wieder und wieder, wieder, wieder und wieder, wieder und wieder, wieder und wieder, wieder und wieder, wieder und wieder, wieder und wieder. Sie kennen die Anweisungen. Mit dem Hochgeschwindigkeitsschiff werden Sie vor Ihnen das Land der Toten erreichen. Ich hasse Hesse, bräuchte Brecht und kenne Kant. Bin ein Kopfbukowski bekannt, der Lyrik-Lieferant. Wenn man Worte wählen würde, wäre man rein Präsident, du halbes Hemd. Wie willst du rappen ohne Cookie Dent? Bilde wilde Worte, Bilde wunderschön und prächtig. Riesengroße, mächtig, heftig, echt nicht schlecht. Ich könnte aber wetten, dass du verdammt lange brauchst. Hast das gedacht, was trotz man kann, das kann ich auch. Kann er hier, dann kann er da, von sein ihr bis Kanada. Das A macht sich rar und dann kommt das B. Es kommt zu B. Such aber B. Leid B, T, B. Stimmt nicht. B. Wann das lang? Warum? Weil ich hinter B. Gleich jetzt auch schon wieder den nächsten BU-Staben sehe. B. Ist kompliziert, denn es klingt wie ein K und T. S wegen Dribbeln, Win und W. Eiter. Wohin? Natürlich zum D. Das D drückt sich dann drück, wenn ich es drück und dreh. Doch dieser Stil ist jetzt schon schräg von gestern ohne den Rest der Kette E. Nehme Töne und forme sie zu Bällen. Lasse sie zerschellen auf Höllenhunden, wenn sie zu Labellen. Sie wie die Gedanken ranken, ohne Schranken die Quellen. Suchst du vergebens wie Atlantis in Atlanten. Danken möchte ich meinen Tanten und Verwandten, all meinen Bekannten, die hinter mir standen. Bin ein Verbaler, Graffiti-Maler. Wenn Reime Tränen wären, wär ich sentimentaler als damals Tim Thaler. Wenn ein Reim hässlich sein müsste, wär ich Dr. Frankenstein und sag's zu Faschus. Ja, wär mein Name. Nein. Während sieben Samenzellen würde ich pausenlos ejakulieren. Könnt sich kontrollieren und wird dafür plädieren, dass sie nicht nur Gras, sondern mich, meinen Reim und meinen Bass auch endlich legalisieren. AC! Kommt zu fett, ich verschimmelt, da quack mehr Reime in der Blutbahn als Junkies in Köln am neuen Markt. Mikrometadon, die Chemiker sind sauber, brauchen kein Rauchen und auch kein Pillenzauber. Du feierst ein Fest, halt dich fest, ich geb dir fester. Trotz man die Regel, das Advanced Chemistry Orchester Lester. Nur weiter, wir sind trotzdem wieder bester. Kommen auf den Punkt wie deine Schwester an Silvester. Meisten fallen hin aufs Kinn und hören auf. Doch ich rauf mich auf, steh auf, schnauf kurz auf und lauf weiter. Yeah. Bis zum Schluss. Und wie? Waffen so ein Major Bus, mein Label heißt AC. Für viele wie eine Familie von manchen, manchmal mehr verteidigen die Chemiker mit Sperrgewehr, Feder und Teer. Danke sehr! Mit Freunde hat er Feinde und viel Feind wie er. Daher erkennt man unsere Stile und Ziele nur schwer. Wer konnte schon ahnen, sagt, dass es so enden mag auf eigenem Verlag? Chemischer Niederschlag. Chemischer Niederschlag. Advanced Chemistry 110, 111, 114. Ich roll dabei, spiel mit der Rollerball. Aus meinem Heck kommen toxische Fürze und fluten dich über, überfluten dich vonüber. Nehmen deine Venen, eine Minute bist du hinüber. 115, 16, lass deine 10 sehen. Dann kann ich dich mit deinem Etikett versehen. Dann nehme ich dich in mein Labor mit rein. Lege dich fein in Formalin oder Chlor hinein. Nur blubbert und kracht es, wummert und macht es, schlummert und wacht es, die richtige Formel entfacht es. Denn das Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke. Erst hervor der alte Meister. Du fügst es Ozon? Ein. Was ist Ozon schon? Mit 1000 Pfund? Zwei. Was sind 1000 Pfund schon? Hart wie Chrom? Drei. Doch was ist Chrom schon? Gegen das, was ich im Reagenzglas in Ekstase auf Maß ohne Unterlass zusammenfasst. Ein programmiertes Desaster, bei dem ich immer mehr ausraste, weil ich seit 117 Tagen faste. 118, 19, 20. Was tue ich mit schlechten Solisten? Aus. Verdammt, Karajupa, sind wir fu. Ich verliere die Kontrolle im Nu über mein Sprachzentrum. My language console, I'm driven by forces that I just can't control. My hands become like metaphysical extensions, doing queer things in 6 across the 8 dimensions. I plead with all what I see, I abhor. My brain has become a big and open sore. My fingers toss and turn and twitch and churn and fumble and learn and do what they yearn. Brewing advanced chemical terror in a frenzy. Während ich Flammen aus dem bunten Brenner brennen sehe. Ich werde das Grauen, den Schrecken zusammenbrauen und wecken. Nach dem Kauen, dem Lecken, dem Vertrauen, den Schrecken wirst du erschauen, bei Versauern entdecken. Ich tu die Umwelt auf Lagen bestimmt nicht im genaueren Checken. Oh, Coffee, you pa, you talk too much. Come and eat. I'm coming, oh. The nitroglycerin is getting cold. Ja, du hast richtig gehört, ich esse Nitroglycerin, trinke Terpentin, lieb ne dicke Dosis Resorchin, hab ne Panzer aus Chitin, acht Beine und im Kopf ein Spleen. Denn ich bin die überlebende Lebensform, der chemische Niederschlag als alles dann niederlag. Deswegen mach schnell die Anlage aus, bevor ich aus der Box hinaus aus dem Liederrack. Hüte dich vor meinem Fieber, mein Lieber, denn ich komm wieder und wieder und wieder, der und wieder und wieder, der und wieder und wieder, der und wieder und wieder, der und wieder und wieder. Dieser folgende Song ist einer, welcher zur Aufklärung dient. Irgendwann, wenn ihr vor der Waffenfeste steht und euch angrient, werdet ihr checken, was wir wollten bezwecken. Doch dann sind nur noch Gedanken fliehen. Dann kommt dieser bewertete Arsch auf euch zu. Trotz vor Geilheit beginnt euch sich zu heben. Und dir ist klar, das Opfer bist du. An dir wird das einsatzischen Triebe ausleben. Der Gesichtsausdruck zeigt, hat kein hohen IQ. Und du weißt, du darfst sie jetzt auf keinen Fall bewegen. Denn die Hand ruht auf der Wumme gezogen im Nu. Und du willst natürlich noch etwas länger leben. Gib dann diese diskriminierenden Sprüche von sich. Über die Randgruppen, deine Umwelt, deine Freunde und dich. Jetzt gerade kannst du da abspielen, wenn ihr dieses Stück hört. Und keiner Bundesbürger ist empört. Wir sind da, um dieses Unendlich aufzuklären. Und wir fordern euch auf, euch zu wehren. Das kann doch nicht so weitergehen, das kann man nicht mehr ansehen. Warum ist Angst vor dem Namen, wenn wir keine Lippe gehen? Wenn wir nur nachts um eins auf der Straße stehen. Der Faschismus und Sadismus muss endlich ein Ende haben. Und deshalb müssen wir an dieser Stelle ehrlich sagen: Das Grüne und das Weiße, das finden einfach scheiße. Und wir wollen keine Bullenschweine. Wir wollen keine, keine, keine, keine. Wir wollen keine, keine, keine, keine. Wir wollen keine, keine, keine, keine. Wir wollen keine, keine, keine, keine. Wir wollen keine, keine, keine, keine. Wir wollen keine, keine, keine, keine. Wir wollen keine, keine, keine, keine. Wir wollen keine, keine, keine. Drüben im Osten im Zentrum der Gewalt. Geht so rechte Schweine beherrschen die Stadt. Doch noch keiner von ihnen wurde je gekrallt. Weil die Polizei angeblich zu in Erfahrung hat. Und besetzen linke Künstler mal ein Haus. Dann sind sie sofort da und schreien alles raus. Denn die deutschen Polizisten, die beschützen die Faschisten. Und die wenigen, die nicht tun, haben die Angst im Nacken sitzen. Gewalt, Monopol des Staates, wer da nicht lacht. Okay, es stimmt nur, die Bullen haben die Macht. Doch ohne Rücksicht auf Verluste wird dies einfach ausgenutzt. Und alles, was sie nicht mögen, wird ohne Skrupel weggeputzt. Nicht damit Kunst, die an Zügen fährt, wird geduldet. Nein, dadurch wird der Staat verschuldet. Doch wie viel wird an die Polizei verschwendet? Das ist so viel, dass ich Rocke von am Rad umwende. Wussten Sie schon, Ihre Scheißpolizei ist eine Fehlinvestition. Sie fördern die dort drüben dänischen Minderheiten. Es hat keinen Zweck, dieses abzustreiten. In diesem Punkt verrät wirklich Anarchie. Denn mit der Polizei fühlt man sich wie in einer geschlossenen Telefonzelle mit Klaustrophobie. Wir wollen keine, keine, keine, keine. Wir wollen keine, keine, keine, keine. Wir wollen keine, keine, keine, keine. Wir wollen keine, keine, keine, keine. Wir wollen keine, keine, keine. Keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine Situation siehst du, dass dir nur noch Ergebung bleibt. Tut mir leid, du kommst hier ja nicht ran. Ha, du zerbrichst dir deinen Kopf, dann nimm ne Batterie an. Mein Produkt versetzt Druck auf dein Hirn, spann den Schirm oder Druck, wenn ich dir in die Suppe spuck. Und sag nur, was du als der Startschuss fiel. Mein Vorsprung ist zu groß, ich lauf dir weg direkt ins Ziel. Ich lauf dir weg direkt ins Ziel. Durch Intellekt direkt ins Ziel. Ich baue auf dich auf, verschnauf niemals in meinem Hürdel auf. Sprinte restlich, wir sind hier mit zu Hause. Hab dich im Griff fest, du wie der Stock vor uns, dass ich in meiner Hand presst. Und schuss sie runter vom Podest. Die bringen dann Blut zum Kochen, dann Brot zum Pochen. Erweiche deine Knochen, du spürst den Muskelkampf. Und nach Wochen wie eine Zecke stecke ich in einem Kopf fest. Wo ich ihn vollstopf mit Protest. Die bringen das Volk zum Thron, verwirre Psychologen. Ich sag dir, was ich denk und hab noch niemals gelogen. Ganz reell stell ich mich jedem Gegner zum Duell. Mein Reim ist so trefflich, hier wieder Fall von Willem Tell. Bin ein Poet, der in der Realität steht. Du hast dich aufgebläht, doch ich weiß, woher der Wind weht. Und auch ein Sturm bläst mich nicht um, denn ich bin der wahre Taifun am Mikrofon. Du willst dein Wort gefecht, dann zieh den Degen. Ich werd dich schon im letzten Satz zerlegen. Deswegen tu's lieber nicht, denn mein Reim sticht tief. Tritt dich in dein Leben, häng dann aus Segen schief. Dann machst du ziemlich dumpf, doch meiner übertrumpft. Du stehst schon bis zum Rumpf im Sumpf. Gib mir die Hand, ich zieh dich raus. Füge dich aus und während du den Schrecken noch verdaust, siehst du, dass du mir zu viel zutraust. Lerne gehen, bevor du rennst. Und lass dich dabei führen, wenn du den Blick nicht kennst. Ich lass dich da wach und lass mir das Ventil. Und lauf mit 33 hohen Intellekt direkt ins Ziel. Ich lauf dir weg, direkt ins Ziel. Durch Intellekt direkt ins Ziel. Ich gewinn durch Eigensinn, bestimm, was ich vorbring. Inspiration schon, doch mach mein Ding. Nimm dich in Nacht, denn die Fracht ist durchdacht. Ich hab zu manchen schon das Hören und Sehen beigebracht. Ich rolle meine Zunge und strapaziere meine Lunge nicht mit Zigaretten, ha, so könnt ich wetten, holst du tief Luft. So ist mein Atem länger, es gibt mich nur im Original und keinen Doppelgänger. Sänger singen Lieder über Liebe, Rapper reden lieber über Leben. Geben trägen Leuten Kraft, sich zu bewegen. Einer davon steht hier vor dir ganz in der Nähe. Geh nah etwas ran, doch fass nicht zusammen, sonst wehe ich für an. Irgendwann folgst du dann gut. Ich geh voran, dasselbe Bild zurück, noch vor der Flut. Ich bin untragbar, meine Reime sind unsagbar gerissen, denn sie dringen in dein Gewissen. Dichter dichten Gedichte aus der Geschichte, Rapper unterrichten Pflichten. Mitnichten sind sie unglaubhaft, Aussagekraft verrafft. Und diese mach ich mir heute Nacht zu meiner Gegnerschaft. Am Mikrofon, Explosion, durch die Reime, Munition in Person. Cora geht in Startposition. Es war eine Menge da, als der Startschuss fiel. Doch nur ein paar, die besten gehen durchs Ziel. Ich sehe Marius, Number One, wenn ich ankomm. Ich sah a real dope thing, als ich durchging. Ich vernahm die Kraft aus dem Islam. So wie Rock the Most und Easy Business, als ich ankam. Ich sehe MC René, wenn ich durchgeh. LSD und DJ Daryl Zone war schon da, ebenso wie ich. No Remorse, sah Advanced Chemistry, so wie der Boulevard. So, ihr hört wieder das bekannte Instrumental vom Anfang. Das heißt, der Slow Time Envelope hat sich geschlossen sozusagen. Wir waren gerade in der Vergangenheit, in den Jahren 92 bis 96 und haben Deutschrap-Musik aus diesen Jahren gehört. Und ja, die Sendung, bei der ihr das gehört habt, heißt Coast to Coast. Sie läuft auf Radio Ostfriesland. Und wenn ihr die genaue Playlist nochmal checken wollt oder Informationen über die Sendung oder uns kontaktieren wollt, dann geht auf www.coastradio.de. Und der nette Mensch, nein, nicht der nette Mensch, der Marcel, der uns das alles ausgewählt hat, möchte noch ein paar Grüße loswerden und die liest Franz vor. Ja, Respekt und Grüße gehen raus an Linus, The Lion King, The Brothers in Crime, Zermon, Stem, Space, Arte, Ketzer, The Boogie Master, Zell, Zang, The Master of Silent Strike, Bass, The OCP Massive, Dandruff und Mojo, Outburst Massive, Wicked Monkey Sounds, The Basement Rockers, alle LA Massive. Und sogar an uns, yes man. Respekt. And Coast to Coast. This is it. Uns könnt ihr in 14 Tagen wieder hören. Und dann sitzt der Adi hier im Studio und selectet seine Rap-Fragestunde. Seid gespannt. Yes. Bis Bis dann, wir verabschieden uns am Mikrofon. Adrian Barne und Franz Hahnemann. Macht's gut. Tschüss. Der Weg war da, er war nur überwuchert. Die meisten kannten sich noch immer aus. Mit 6 Finger und manche auch 3 Arme. Das Picknick aus. Der Reaktor liegt dort wie ein toter Saurier. Die Glut, sie strahlt, ist streng orange. Tauben schmorten, die Sonne war nicht da. Der Jahrestag, er nahte leicht heran. Toter Saurier!